Was ist die Liebe? Liebe ist was? Liebe ist das. Liebe ist nicht krass. Liebe ist Feuer, wenn ich es anfass. Yeah! Was ist die Liebe? Ich bin die Antwort. Ich sag dir, was Liebe ist, und zwar Selbstmord. Liebe zerfrisst dich, Liebe ist hart. Liebe geht weg und dann ist sie wieder da. Liebe vernichtet, Liebe ist unfair. Liebe kann grausam sein, yeah. Liebe ist der Virus der Menschen. Bist du infiziert, musst du mit Gefühlen kämpfen. Liebe macht krank, aber auch süchtig. Liebe ist tüchtig, Liebe beruhigt dich. Liebe kann tödlich sein, oh nein. Liebe kann das Gift in deinem Herzen sein. Liebe ist Erfahrung und bringt die Paarung. Liebe kann das Leben eines Menschen ersparen. Liebe meidet sämtliche Gnade. Liebe kann zerstören und bringt dich in Rage. Liebe bringt Zweifel und Eifersucht. Liebe ist für manche Menschen auch Inzucht. Liebe ist makaber, pure Gewalt. Liebe macht verrückt und entzückt dich schon bald. Liebe ist die Falle und das schon immer. Wenn die Falle zuschnappt, wird es bitter. Liebe ist Angst, Liebe ist der Horror. Liebe ist der Schmerz, es füllt dich mit Trauer. Liebe ist das Grausame, das Undurchschaubare, das Undurchdringliche, Unkostbare. Liebe ist einfach nur kaltblütig, es zerstört die Freundschaft auf ewig. Liebe ist das, was ich so hasse. Liebe ist das Feuer, das ich ohne Schutz nicht anfasse. Liebe ist manchmal nur Sex, mit Unbekannten hast du den absoluten One-Night-Stand. Liebe ist ziemlich pervers, zum Beispiel hat dieses Lied nur einen Vers. Liebe ist gemein, es zahlt dir alles heim. Egal was du auch tust, diese Liebe mischt sich ein. Liebe und Freundschaft müsste man trennen, doch Liebe ist die Stärke, die Freundschaft nicht kennt. Liebe macht schwach, Liebe macht soft. Liebe ist ein Spiel und bringt dir nur Zoff. Liebe vereinigt, Liebe beleidigt. Liebe kann peinlich sein, aber peinigt. Liebe verschwindet nach einer Zeit. Liebe ist für einen neuen Anfang bereit. Liebe ist Kraft, Liebe ist Macht. Liebe ist das Kind, das man bekommt, wenn man Liebe macht. Liebe ist der Grundstein unter Menschen. Liebe kann vereinen und vieles ergänzen. Yeah!